Die Sitzung. Ein polnisches Hörspiel von Henryk Bardejewski. Sie hören wohl gar nicht zu. Entweder hört man mir aufmerksam zu oder man lässt es sein. Entschuldigen Sie. Also, ich bin in den zweiten Schlosshof gegangen und anstatt nach rechts zum Museum, wo die alten Waffen, die Rüstung und Pferdegeschirre zu sehen sind, bin ich nach links. Stopp! Rief ein Soldat und hob das Gewehr. Und da kam auch sofort ein Offizier angelaufen und fuchtelte mit den Armen. Das ist die private Seite. Die private, sagte er. Stellen Sie sich vor. Und da gäbe es nichts zu besichtigen. Ich würde sonst was dafür geben, wenn ich hören könnte, worüber die hinter der Tür da reden. Sie haben mir ja schon wieder nicht zugehört. Nicht richtig stimmt. Und ich weiß nicht einmal, warum. Vielleicht bin ich zu sehr in Gedanken, abwesend, besorgt. Ich sitze hier, aber in Wirklichkeit bin ich dort hinter dieser Tür, bei denen da drin. Die brauchen Sie aber nicht. Die brauchen niemanden. Die sind sich selbst genug. Wie viele mögen es sein? Na, wie viele werden es sein? Wie viele Stühle stehen denn um den Tisch rum? Ich glaube 18. 8 an jeder Seite und 2 an der Stirnseite. Und 2 Stühle hat man noch hineingetragen, das macht zusammen 20, eine einfache Rechnung. 20? 20. Glauben Sie, es sind zu wenig? Aber nein, das heißt, ich weiß nicht, vielleicht auch zu viele? Es hängt davon ab, was Sie sich ausdenken. Wer weiß? Sind es Wissenschaftler? Geht es um Hypothesen? Bei Künstlern um neue Welten? Bei Funktionären wie denen um Beschlüsse und vor den Beschlüssen zumeist noch um Konzeptionen. Man muss ihnen zugestehen, dass sie mit den schwierigsten Materialien arbeiten. Mit den Menschen, über die Menschen und unter den Menschen. Um nichts in der Welt möchte ich mit ihnen tauschen. Weil sie keinen Ehrgeiz haben. Das stimmt. Den habe ich bereits befriedigt. Wenn man sich in seinen jungen Jahren einer Sache energisch annimmt, dann hat man später seine Ruhe. Was Sie nicht sagen. Und Sie haben in Ihrer Jugend... So ist es. Da habe ich meinen Ehrgeiz gepackt, habe ihn zu beherrschen gelernt und ihn dann auf ein Minimum reduziert. Nicht ohne heftigen inneren Widerstand, wie Sie sich denken können. Aber in der Jugend hat der Mensch nun einmal mehr Kraft. Wenn man mit sich etwas anfangen will... Dann nur in der Jugend. Moment. Kennen Sie diesen Menschen da? Welchen Menschen, Herr Bitter? Na, den, der Sie gegrüßt hat. Er kam herein, als ob er schwebt. Ich mag solche Leute nicht, die gehen, als ob sie schweben. Der Mensch sollte nicht zu laut gehen, aber auch nicht zu leise. Er sollte gehen, wie es ihm zukommt. Angemessen. Sitzt man noch? Wen meinen Sie? Na, die im Konferenzsaal. Entschuldigen Sie, wer sind Sie denn? Schreck ist mein Name. Josef Schreck. Peter. Ist das Ihr Name? Sehr merkwürdig. Nicht gerade anziehend, finden Sie nicht? Ausgerechnet Sie sagen das? Haben Sie das gehört, Frau Nett? Der ist gut. Was wollen Sie überhaupt hier? Mit Direktor Sever sprechen. Der ist doch im Saal. Und wenn? Mit Ihnen redet er bestimmt nicht. Wenn der mit jedem reden sollte, der ihm über den Weg läuft, dann müsste er in 3 Schichten arbeiten. Wie man sagt, redet er ja kaum etwas bei den Beratungen. Was erwarten Sie dann von ihm, wenn er aus einer solchen Sitzung herauskommt? Mit mir wird er reden. Sind Sie denn ein so wichtiger Mann? Ich bin Schreck. Das sagte ich wohl bereits. Und worüber meinen Sie, sollte er erschrecken? Komisch. Manch einer hat vorher gelacht. Und hinterher hat es bedauert. Geweint sogar. Wann wird die Sitzung zu Ende sein? Oh, das dauert noch. Wenn Sie sich in dieser Zusammensetzung treffen, dann sitzen Sie und sitzen. Wissen Sie, das hängt manchmal mehr von der Zusammensetzung ab als vom Thema. Mehr von den Menschen als von der Sache, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich sehe, Sie wissen Bescheid. Und Sie machen auch keine Pause? Nie. Sie machen nie eine Pause. Sie ziehen es vor, sich gleich über eine Sache endgültig zu einigen. Das ist nicht gut. Ich müsste mit Seba noch vor Abschluss der Sitzung reden. Dann wollen Sie diesen Abschluss wohl beeinflussen? In gewisser Weise ja. Man müsste Seva irgendwie aus dem Saal herausholen. Oh, da haben Sie sich aber etwas vorgenommen. Keine Kraft der Welt wird ihn aus dem Saal herausbringen. Natürlich gibt es solche Kräfte. Alles ist nur ein Spiel von Kräften. In Afrika gibt es ein Denksystem. Die schwarze Philosophie. Eine sehr bemerkenswerte Philosophie, von der man in Europa sehr wenig weiß. Machen Sie sich keine Illusion. Er wird vor Schluss der Sitzung nicht herauskommen. Hat man Ihnen schon Kaffee gebracht? Das ja, aber man kann doch noch einmal Kaffee hineinbringen. Demnach kann sich die Sitzung noch weiter in die Länge ziehen, meinen Sie? Sehr gut möglich. Da kann man nichts machen. Warum wollen Sie nicht warten wie wir, Herr? Schreck. Das wäre nicht zweckmäßig. Soll sie sich in die Länge ziehen? Nicht zweckmäßig, komischer Mensch. Und was soll das mit diesem Afrika? Es gäbe verschiedene Kräfte, behauptet er. Warum sollte es die nicht geben? Aber was kann er schon davon wissen, wenn selbst wir... Der Kaffee. Ich wäre sehr vorsichtig mit Prognosen, meine Herren. Das Wichtigste ist doch, diese Phase in einer möglichst guten Kondition zu überstehen. Und dann darüber nachzudenken. Sehr interessant. Schade, dass man nicht hören konnte, was danach... Wer kann schon wissen, was danach sein wird? Das wissen die auch nicht. Außerdem ist der Rat, den Sie geben, auch nicht gerade sehr konkret. Ob dadurch etwas besser wird? Woher wollen Sie wissen, dass die über eine Verbesserung beraten? Auf dieser Ebene geht es um Wichtigeres als um Verbesserungen. Das ist hier die erste Garnitur, Frau Nett. Verbesserungen. Das hat einen viel niedrigeren Stellenwert. Dann wäre das also mehr unsere Sache? Auf keinen Fall. Wir stehen noch viel weiter hinten. Noch hinter den anderen. Die Reaktion auf die Romantik war der Positivismus. So folgte eines dem anderen in einer bestimmten Ordnung. Wir aber wollen alles auf einmal. Ziemlich bekannte Begriffe, nicht wahr? Kennen Sie sich da aus, Herr Bitter? Ein wenig schon. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Bitte? Wird das noch lange dauern? Diese Sitzung, meine ich. Woher soll ich das wissen? Ich habe schon das zweite Mal Kaffee gebracht. Da steht sonst immer einmal der eine oder der andere auf, um sich zu bewegen. Aber heute sitzen sie alle wie festgewachsen. Niemand ist aufgestanden? Niemand. Alle sitzen. Der Redner etwa auch? Selbst der sitzt. Dann kann es noch dauern. Sicherlich. Entschuldigen Sie mich, ich muss eine Weisung weitergeben. Eine Weisung? An eine Kellnerin? Auf dieser Ebene? Merkwürdig. Finden Sie nicht auch? Es gibt eben unterschiedliche Kellnerinnen. Diese nimmt offenbar auch Weisungen entgegen. Sicher geht es nur um eine Kleinigkeit. Sehen Sie, da ist sie schon wieder. Sie sollte jemand abholen. Bitte hier entlang, Herr Doktor. Es gibt meines Erachtens überhaupt keinen Grund, zur Beunruhigung. Allerdings sollte man die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung untersuchen. Darum habe ich in allergrößter Diskretion die Weisung erteilt. Den Arzt zu rufen, haben Sie das gehört? Ja. Vielleicht ist einem von Ihnen nicht wohl. Glaube ich nicht. Das hätte uns die Kellnerin gesagt. Dann werden Sie jetzt sicherlich eine Pause machen und einer von Ihnen kommt sogar heraus. Ja, womöglich Direktor Seva selbst. Das wäre fabelhaft. Vielleicht sollte man an die Tür gehen und versuchen, ob man etwas hört. Aber das kann man wohl nicht machen, nicht wahr? Eigentlich nicht. Aber gehen Sie ruhig hin und versuchen Sie es. Wieso ich? Sie könnten das doch genauso. Nein, nein. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich zittere am ganzen Leibe. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Sie kommen heraus. Das war der Arzt. Bleiben Sie sitzen, Frau Nett. Sie können jetzt nicht an die Tür gehen. Ich hatte auch nicht die Absicht. Wenn etwas Ernstes passiert ist, sind wir ohnehin die Ersten, die es erfahren. Genau, wir sitzen ja direkt gegenüber der Tür. Der Arzt kommt schon wieder. Er bringt noch jemanden mit, sehen Sie? Mein Gott. Was ist denn los da drin? Sie haben gesagt, ich soll rausgehen. Aber das werden Sie zu zweit nicht schaffen. Es ist entsetzlich. Was denn bloß? Nun sagen Sie es schon. Sie können nicht aufstehen. Was heißt das? Sie können nicht aufstehen? Sie kommen von Ihren Stühlen nicht los. Können sich nicht erheben. Was reden Sie denn da? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Das ist geheim. Streng geheim. Niemand kann aufstehen? Niemand. Alle haben es versucht, aber keinem ist es gelungen. Der Arzt versucht, etwas dagegen zu tun. Aber ich weiß nicht, ob dies eine Arbeit für einen Arzt ist. Mein Gott. Wenn das in der Stadt bekannt wird, bin ich dran. Es wird nichts bekannt werden, da können Sie sicher sein. Es sei denn, die sitzen bis zum Abend. Oder was Gott verhüten möge, bis morgen früh. Das muss irgendeine Krankheit sein. Eine Erstarrung oder so. Eine Ersitzung ist das. Sie sind ja regelrecht an den Stühlen festgewachsen. Kann denn ein Mensch mit seinem Stuhl zusammenwachsen? Das eine ist doch belebte Materie. Das andere nicht. Was wissen wir schon über die Materie, meine Liebe? Denken Sie nur einmal an die Antimaterie. Immerzu werden neue Entdeckungen gemacht. Und alle muss man guten Glaubens akzeptieren, ohne etwas Genaues darüber zu erfahren. Wie gebildet Sie sind. Vielleicht könnten Sie etwas tun. Helfen Sie, bitte. Ich? Wie könnte ich es wagen, in eine Sitzung auf dieser Ebene einzugreifen? Das kann weder ich noch Herr Bitter. Still! Hören Sie das? Als ob jemand mit seinem Stuhl über den Fußboden schurrt. Sicher versucht man, sie von den Sitzen zu reißen. Zu zweit werden Sie es nicht schaffen. Hier kann nur eine Rettungsmannschaft etwas ausrichten. Und dann müsste man wissen, ob das hier zum ersten Mal geschieht oder ob es Vergleichbares gibt. Bestimmt. Die Menschen sitzen seit Tausenden von Jahren. Da ist es wenig wahrscheinlich, dass es solch einen Fall noch nie zuvor gegeben haben soll. Denken Sie nur einmal an die Malerei. Die Feststuhlung von Menschen im Abbild der Kunst. Nicht Vision, sondern Realität. Ja, selbst die Wissenschaft. Hoffen wir, dass Ihre Wissenschaft auch diese Sache aufzuklären vermag. Wenn sie überhaupt zugelassen wird, woran ich nicht glaube. Schließlich fordert diese Angelegenheit absolute Vertraulichkeit und strengste Geheimhaltung. Alle, die davon wissen, oder es eventuell noch erfahren könnten, werden in sicheren Gewahrsam genommen. Wir etwa auch? Aber natürlich. Man hat schon eine entsprechende Anordnung erlassen. Niemand hat das Recht, das Gebäude zu verlassen. Der ganze Sektor ist umstellt. Da sind wir schön reingefallen. Unerhört! Ist denn das gerechtfertigt? Man hält mich hier fest, nur weil jemand von seinem Stuhl nicht aufstehen kann. Haben Sie es denn schon versucht? Was? Na, aufzustehen von Ihrem Stuhl. Mein Gott. Es geht nicht. Und Sie? Ich? Ich habe Angst. Ich habe Angst, mich auch nur zu rühren. Sehen Sie nicht, wie ich zittere? Am ganzen Körper zittere ich. Aber ich werde es versuchen. Sie kann es? Sie ist aufgestanden und ich schaffe es nicht? Ja, ich stehe. Da stehe ich. Ich gehe. Sehen Sie? Bravo. Offenbar sind nur die Männer bedroht. Hilfe! Helfen Sie mir! Tun Sie etwas! Reißen Sie mich los! Na, macht schon! Beruhigen Sie sich. Ich werde Ihren Fall sofort melden. Sie sind nicht der Einzige außerhalb des Konferenzsaales. Ich wollte nicht darüber sprechen, aber jetzt kann ich es ja wohl. Der Portier am Haupteingang unten kommt auch von seinem Stuhl nicht hoch. Der Portier? Ja. Der hat doch nichts damit zu tun. Was geht mich der Portier an? Der sitzt doch ohnehin sein Leben lang auf einer Stelle. Der wird den Unterschied nicht einmal merken. Aber ich, was soll denn nur aus mir? Beruhigen Sie sich, Herr Bitter. Ich bleibe bei Ihnen. Ich würde mich ja gern wieder zu Ihnen setzen, aber ich bleib lieber stehen. Man soll sein Schicksal nicht herausfordern. Da kommt der Doktor. Herr Doktor, wir haben noch einen Fall von Feststuhlung. Ist es dieser Herr? Ja, Herr Doktor. Stehen Sie bitte auf. Jawohl, ich kann nicht. Versuchen Sie es noch einmal. Ich versuche es, Herr Doktor. Es geht nicht. Ich kann die Beine nicht gerade machen und der Stuhl sitzt fest an meinem oh Gott. In Ordnung. Bleiben Sie sitzen. Was sollte ich sonst wohl tun? Ich werde einen Spezialtrupp herbeordern. Seien Sie guten Mutes. Und den Damen möchte ich empfehlen, sich gar nicht zu setzen. Oh, da können Sie ganz beruhigt sein, Herr Doktor. Wir sind es ja gewöhnt. Sie sollten auch lieber auf den Beinen bleiben, Herr Doktor. Man denkt nicht dran und schon ist es passiert. Keine Sorge, schlimmstenfalls lege ich mich nur ein wenig lang. Und wie sieht es im Saal aus, hinter dieser Tür? Oh, die Beratung geht weiter. Das sind keine Leute, die sich leicht ins Boxhorn jagen lassen. Sie sind trainiert und tapfer, abgehärtet und diszipliniert. Sie nehmen sich zusammen und setzen ihre Diskussion fort. Dazu haben sie ja nun viel Zeit. Oh ja, jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu beeilen. Ja, und können alles gründlicher durchdenken, was für uns von Vorteil ist. Ich gehe zurück in den Saal. Sie dürfen nicht ohne ärztliche Hilfe sein. So, wie wir uns hier gegenüber sitzen, meine Herren, sind wir uns wohl alle darüber einig, dass die Freiheit und Ungebundenheit des Körpers ebenso wichtig, ja, vielleicht nur viel wichtiger ist als die des Geistes. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass... Was denn? Was darf man nicht vergessen? Der Doktor hat die Tür zu früh geschlossen. Oh, wie ich diese Männer bewundere. Was für eine Selbstbeherrschung. Sie diskutieren weiter, als wäre nichts geschehen. Ich werde Ihnen einen neuen Kaffee machen. Mir könnten Sie auch einen Kaffee machen. Wenn's hart auf hart kommt, wird man die auf ihren Stühlen anheben und davontragen wie auf Thronen. Aber mich? Wer kümmert sich um mich? Für einen Beamten meiner Gehaltsgruppe sind die Beine unentbehrlich. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Bitter. Sie kommen schon wieder auf die Beine, glauben Sie mir. Dieser Mensch, der vorhin hier war und nicht warten wollte, wie hieß er doch gleich? Schreck oder so. Der hat es geschafft. Ein seltsamer Mensch, finden Sie nicht? Die Welt ist voll von seltsamen Menschen. Was sagte er doch gleich von dieser Sitzung? Soll sie sich doch in die Länge ziehen, sagte er. Ja. Sagt man denn das von einer Sitzung? Kann man so etwas sagen? Wenn man jemandem schaden will, dann kann man alles. Glauben Sie, dass Schreck sein richtiger Name ist? Woher soll ich das wissen? Ich glaube es nicht. Nach wem hat er gefragt? Nach Direktor Sever, nicht wahr? Ich würde mich nicht wundern, wenn es sich herausstellt, dass Sever als erster davon befallen wurde. Vermutung, reine Vermutung. Trotzdem kann jeder Hinweis zu einem Indiz werden. Nichts darf übersehen werden bei einer wissenschaftlichen Überprüfung oder einer gerichtlichen Untersuchung, wozu man sich auch immer entschließen mag. Sicher zu dem einen wie zu dem anderen. Ich, als Opfer, stehe ja nun außerhalb jedes Verdachts. Aber Sie, als Frau... Ich? Sie glauben doch wohl nicht, dass ich irgendetwas damit zu tun haben könnte. Warum nicht? Immerhin werden Frauen nicht davon befallen. Sie haben genauso dagesessen wie ich, auf genauso einem Stuhl wie ich, aber Ihnen ist nichts passiert. Sie können frei herumgehen, während ich... Das ist doch kein Grund, die Frauen zu verdächtigen. Sie setzen fest, das ist wahr, aber ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, meine Liebe. Ich wage nicht daran zu denken, was geschehen kann, wenn diese Beschwerden sich zu einer Epidemie ausweiten. Wenn die Kraftfahrer davon befallen würden, das sind überwiegend Männer. Oder Gott behüte die Soldaten in den Kasernen, auch alles Männer. Wenn es ein Virus ist, nicht auszudenken. Wir werden es erfahren. Die zuständigen Behörden schieben die Sache gewiss nicht auf die lange Bank. Oh, da kommt der Kaffee. Der ist für Sie. Er wird Sie sofort auf die Beine bringen. Oh, danke. Gibt es unten etwas Neues? Nein, alles in Ordnung. Außer dem Portier stehen alle. Die ersten Spezialisten treffen ein. Unter äußerster Geheimhaltung, versteht sich. Neue Anordnungen sind in Kraft. Für alle Fälle hat man die Vorstellungen in den Kinos und Theatern abgesagt. Die Cafés sind geschlossen. Sehr gut, ausgezeichnet. Weiter? Es gibt die Empfehlung, alle Versammlungen und Beratungen stehend abzuhalten. Den Leuten werden die Füße wehtun. Besser als am Stuhl zu kleben. Seien Sie so nett, Frau Nett, und öffnen Sie mir die Tür. Und wenn man bedenkt, dass noch vor gar nicht so langer Zeit einige von uns Situation hoffnungslos genannt haben. Sie war hervorragend im Vergleich zu der gegenwärtigen Lage, in der unsere... Ich musste sie zumachen. Es wäre unhöflich gewesen, sie länger offen zu halten. Was für eine Freude muss das geben, wenn sie aufstehen können. Was für ein Erfolg. Sicher wird es das. Ein Stehender kann niemals jemanden verstehen, der sitzt. Dazu muss man Fantasie haben, viel Fantasie, die den Frauen im Allgemeinen fehlt. Übrigens könnten Sie endlich aufhören, so rücksichtslos herumzulaufen. Ihre Beine machen mich ganz nervös. Sie sind überhaupt sehr nervös geworden, Herr Bitter. Soll ich vielleicht Ihre Frau benachrichtigen? Sie könnte herkommen und Ihnen beistehen. Wozu denn? Man muss sie doch nicht unnötig beunruhigen. Sehen Sie mal, die vielen Menschen. Das wird der Spezialtrupp sein. Vieles hängt von unserer Einstellung ab, von unserer persönlichen Widerstandskraft. Meines Erachtens kann man auch sitzend den Schwierigkeiten die Stirn bieten. Und jetzt machen wir eine Pause. Na, was ist, meine Herrschaften? Beraten die da immer noch? Sie, Herr Schreck? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch einmal wiederkommen. Warum soll ich nicht wiederkommen? Hat sich Direktor Sever immer noch nicht sehen lassen? Oh nein, und er wird sich auch so bald nicht sehen lassen. Na, dann warte ich noch. Und Sie, meine Herrschaften, haben Sie die ganze Zeit hier gesessen? Ich stehe. Nur Herr Bitter sitzt. Wenn Sie erlauben, setze ich mich auch. Sie wollen. Ich weiß nicht, ob... Aber bitte, bitte sehr, setzen Sie sich zu mir. Der Stuhl hier ist frei. Setzen Sie sich ruhig hin. Danke. Das werde ich auch. Ich bin viel herumgelaufen, da muss ich jetzt ein bisschen sitzen. Oh ja, das haben Sie sich verdient, Herr Schreck. Jetzt werden Sie sich ein Weilchen ausruhen können. Ist das denn richtig, Herr Bitter? Hätten Sie Herrn Schreck nicht warnen müssen? Sie können doch nicht zulassen, dass... Nein, nein, ich weiß schon, was ich tue. Übrigens finde ich es recht merkwürdig, dass Sie zurückgekommen sind. Dass Sie es gewagt haben. Warum denn? Mich schüchtern Behörden nicht ein. Auch wenn Sie ihnen gegenüber, sagen wir mal, nicht ganz aufrichtig sind. Wer ist denn heute noch aufrichtig, lieber Herr Bitter? Alle sind doch allen gegenüber nicht ganz aufrichtig. Wenn wir uns so wie jetzt in die Augen schauen, ich Ihnen, Sie, Frau Nett, mir, die hinter der Tür uns und sich gegenseitig und die auf der Straße, in den Betrieben, auf den Feldern, wenn die sich alle gegenseitig in die Augen schauen würden, dann würden unsere Gesichter langsam erröten. Zunächst wäre es nur ein leichtes Rot, dann ein Purpurrot, glühend, heiß. Es würde sich über das ganze Gesicht ausbreiten, über die Stirn, die Ohren, und es würde sich erhalten, ohne zu erblassen, bis wir die Augen senken. Sie werden mich doch nicht erschrecken wollen, Herr Schreck. Ich werde überhaupt nicht... Sie sind es schon. Ein wenig sind Sie es schon, Herr Bitter. Auch auf der Stirn. Frau Nett hat vollkommen recht. Sie sind rot geworden. Weil ich wütend bin. Vor Aufregung, genauer gesagt. Sagen Sie aber jetzt erst einmal, sitzen Sie gut? Gut, danke. Nur ein bisschen hart. Ich werde wohl besser aufstehen und ein wenig herumlaufen. Ich fürchte, das wird nicht ganz einfach sein. Er steht auf und läuft ein wenig herum, eine Kleinigkeit. Na, dann stehen Sie mal auf, Herr Schreck, wir warten. Bitte sehr. Und jetzt laufe ich ein wenig herum. Verdammt. Er ist aufgestanden. Und läuft. Mit der größten Leichtigkeit. Wie machen Sie denn das? Was heißt wie? So, wie ich es mein ganzes Leben lang gemacht habe. Aufstehen und basta. Das kann doch jeder. Oh nein, jeder nicht. Es gibt welche, denen das nicht gelingt. Zum Beispiel? Zum Beispiel Herr Bitter. Und nicht nur ich. Nicht nur ich. Versuchen Sie es doch mal. Er hat es schon versucht, aber es ging nicht. Versuchen Sie es noch einmal. Na los. Was kann es Ihnen schaden? Na gut, ich spanne meine Muskeln an, strecke die Beine, löse mich vom Stuhl und stehe auf. Stehe auf. Ich stehe. Er hat es geschafft. Er ist aufgestanden. Wie wunderbar Sie aufgestanden sind, Herr Bitter. Wie schön. Ich stehe. Ich stehe auf meinen eigenen Beinen. Sie stehen. Na und? Was ist daran so merkwürdig? Ja, anscheinend nichts. Und doch freue ich mich. Ich freue mich so. Jetzt werde ich ein bisschen gehen. Hierhin. Und dorthin. Wie gut. Ich gehe. Nicht wahr? Ich kann gut gehen. Wenn Sie ein Jahr alt wären, würde ich Sie bewundern. Aber in Ihrem Alter? Sie sind doch mindestens 50, oder nicht? Fast. Wie gut ich gehen kann. Sehen Sie nur, wie gut. Na ja, nicht schlecht. Aber in diesem Alter sollte der Mensch doch wohl auf etwas anderes stolz sein. Das kommt ganz darauf an, Herr Schreck. Denken Sie mal an diejenigen, die zurückgeblieben sind oder eingeschränkt in ihren Möglichkeiten und Ambitionen, die sehr stolz sein können auf so etwas und sich darüber freuen, was anderen selbstverständlich ist, dass sie gehen, atmen, dass sie sehen, daran, was die Natur einem gibt. Die meisten Sorgen kommen doch daher, dass sich die Menschen nicht daran freuen können, was ihnen die Natur gegeben hat. Ständig wollen sie irgendwelche Zugaben. Alles ist ihnen zu wenig. Es ist sehr lobenswert von Ihnen, Herr Bitter, wenn Sie sich darüber freuen, dass Sie aufstehen, herumgehen, laufen können. Sehen Sie nur, wie ich gehen kann. Sehen Sie. Augenblick. Da rührt sich was. Gott sei Dank. Es ist alles vorüber, vorbei, vergangen. Alle stehen auf ihren Beinen. Die Stühle haben sie weggerückt und wollen im Stehen weiter beraten. Dann dauert es nicht mehr lange. Sehen Sie, ich bin auch aufgestanden und laufe herum. Gratuliere. Und dieser Herr? Ich habe ihn vorher gar nicht gesehen. Das ist Herr Schreck. Er hat nicht gesessen. Aber wie ist er hereingekommen? Das Gebäude war doch geschlossen und bewacht. Ja. Das habe ich nicht bemerkt. Das haben Sie nicht bemerkt? Merkwürdig. Wirklich, sehr merkwürdig. Aber vielleicht sind Sie überhaupt nicht hinausgegangen. Dann waren Sie also schon einmal hier? Das war er. Und ob er hier war? Er war hier, bevor das alles begonnen hat. Verstehe. Kommen Sie bitte mit. Ich? Warum denn? Wohin? Na, kommen Sie schon. Kommen Sie. Hier entlang. Sie wird ihn sich jetzt vornehmen. Es heißt ja, sie ist Kellnerin, aber... Auf dieser Ebene gibt es keine Kellnerinnen mehr. Diese Mitarbeiterinnen haben viele Aufgaben. Wie mutig sie ist. Ich hätte es nicht gewagt, mit ihm allein wegzugehen. Dann sind wir uns wohl darüber einig, dass jetzt, wo wir wieder sicher auf den Beinen stehen, viele Angelegenheiten von einem anderen Aspekt her gesehen werden müssen und auch eine ganz andere Perspektive haben. Sie sind also auch wieder auf den Beinen? Ja, Herr Doktor. Ich konnte ohne jede Hilfe aufstehen. Erstaunlich. Die da drinnen auch? Wieso? Und der Spezialtrupp? Und Sie, Herr Doktor? Wir waren beide nicht imstande, Ihnen zu helfen. So schien es mir jedenfalls. Aber dann, begann plötzlich einer nach dem anderen aufzustehen, ohne jede ersichtliche Einflussnahme. Wir hatten schon jede Hoffnung aufgegeben. Nun ja, es wurde beschlossen, den ganzen Vorfall als nicht dagewesen zu betrachten. Das ist ebenso verständlich wie vernünftig. Mit einer gewissen Ausnahme vielleicht. Die betrifft den Portier da unten, der inzwischen vielleicht auch schon aufgestanden ist. Und Sie, mein Herr. Mich auch? Ja. Sie beide werden noch einer genauen Untersuchung unterzogen. Verlassen Sie also bitte nicht das Gebäude. Das Gebäude nicht verlassen? Man will mich nicht in Ruhe lassen, ganz gleich, ob ich sitze oder stehe. Sie haben wirklich ein schweres Los, Herr Bitter. Sie sollten sich bei Direktor Seva beschweren. Er wird Ihnen helfen, denke ich. Sehr gut. Sobald Sie fertig sind und der Direktor aus dem Saal kommt. Sehen Sie nur, da ist er schon wieder, dieser Schreck. Ja, ich bin's schon wieder. Dann hat man Sie also freigelassen? Wer? Ach, Sie meinen dieses Mädchen, das mich von ihr mitgenommen hat. Ja, das ist eine dumme Geschichte. Sie hat plötzlich die Stimme verloren. Die Lippen bewegten sich. Auch die Zunge, alles wie es sein soll. Nur hat sie keinen Ton mehr herausgebracht. Sie wollte gerade jemandem von mir erzählen. Da hat es sie erwischt, die Ärmste. Jetzt ist der Doktor bei ihr. Aber für mich war das ganz gut. Finden Sie nicht? Sehr gut. Warum sagen Sie nichts, meine Herrschaften? Nun sagen Sie doch etwas. Ich verstehe nicht. Warum wollen Sie nicht mit mir reden? Es ist doch nicht schwer, ein paar Worte zu sagen. Na? Ich höre. Ich höre zu. Gleich ist die Sitzung zu Ende. Da können Sie ganz beruhigt sein, meine Verehrtesten. Dann wird sich die Tür öffnen und alle werden den Sitzungssaal verlassen. Schweigend. Mit ernsten Gesichtern. Sie werden sehen. Denn sehen können Sie ja. Und stehen auch. Also bleiben Sie stehen und sehen Sie. Stehen und sehen. Stehen und sehen. Die Sitzung. Ein polnisches Hörspiel von Henryk Bardejewski. Übersetzung Peter Ball. Dramaturgie Dieter Grollmitz. Musik Friedrich Schenker. Es spielten Frau Nett, Margit Bendokat. Herrn Bitter, Gerd Grasse. Schreck, Rainer Heise. Die Kellnerin Johanna Schall. Den Arzt Joachim Tomaszewski. In weiteren Rollen wirkten mit Lothar Förster, Wolfram Hess und Maximilian Löser. Schnitt Katrin Heyer, Ton Eva Lau. Regieassistenz Jutta Paffrath, Regie Beate Roche.